Der Triumph der jesuitischen Morallehre von Mathilde Ludendorff. Der ohne jeden Schimmer von Geist und Sittlichkeit geführte Kampf der List, Lüge und rohen Gewalt des Jesuitenordens gegen die katholischen Glaubensgenossen, wie wir ihn bei seinem Kampfe um die Macht in der Kirche kennenlernten, dünkt uns weit belastender für den Orden als seine Gewalttaten gegen die Andersgläubigen. Und doch ist bisher das widerwärtigste und unsittlichste Kampfmittel des Ordens in der Kirche erst kurz erwähnt worden. Der Probabilismus, das jesuitische Kampfmittel um die Macht in den Beichtstühlen. Er hat einen so ungeheuerlichen moralischen Verfall bewirkt, dass neben ihm alle anderen genannten Kampfmittel gegen die Katholiken, selbst die abscheulichen Verfolgungen der Jansenisten, verblassen müssen. Es ist falsch, wenn man annimmt, die Leichen Loyolas hätten mit gleicher Klarheit hierbei Rassevernichtung durch Entsittlichung vor Augen gehabt wie jene Juden, die das Kuckucksei des Probabilismus dem Orden ins Nest legten. Der abgestorbene Jesuit übersah nicht die Fernwirkung dieses Probabilismus, sondern nur die naheliegenden Vorteile der Einflüsse in dem Beichtstuhl und der Verdrängung der weltlichen Geistlichen. Es war dies der geistloseste, unsittlichste und bequemste Weg, sich an den Höfen der weltlichen Herrscher Macht zu verschaffen, und so war es eben der gegebene Jesuitenweg. Zudem merkte er auch die andere, naheliegende Wirkung. Sein Heiligenschein leuchtete heller in einer verderbten Umwelt, Grund genug also, dass ihm diese Verderbtheit willkommen war. Endlich konnte er erkennen, dass bei Sittenverwahrlosung die Hölle mehr gefürchtet wird, Grund genug, dass ihm diese besonders bei den Mächtigen lieb war. Wie aber konnten die ungezählten jesuitischen Morallehrer, wenn ihnen nicht das gleiche Fernziel wie den Schöpfern des Probabilismus, den Juden, vor Augen stand, dennoch alle so sehr, so gut in der Richtung zu diesen Zielen hinarbeiten? Ganz einfach. Weil die Dressur, die die Juden Leines und Polanco dem kranken Ignaz von Loyola aufschwatzten, hierzu so ausgezeichnet geeignet war. Der Jude in seinem Vernichtungsinstinkt konnte nur die sittlich so unendlich tief stehende Grundlage des Probabilismus, der schon vor der Gründung des Jesuitenordens in der Romkirche geduldet war, schaffen. Der Jesuit aber konnte ihn deshalb so trefflich ausbauen und zur Blüte bringen, weil nach ernsten Seelengesetzen jeder Mensch zwangsläufig in anderen das zu unterwühlen trachtet, was er in sich selbst zerstört hat. So wird zum Beispiel der Mann, der durch Genügsamkeit der Wahl seinen Paarungswillen und sich selbst entweiht hat, einen anderen Mann, der sich vor solcher Selbstschädigung bewahrt hat, nicht ohne eine ihm fast unerklärliche Wut ansehen. Zwangsmäßig und triebhaft tut er dann alles, um auch diesen in den gleichen Zustand herabzuzerren, in den er sich selbst gebracht hat. Der Jesuit ist den gleichen Seelengesetzen ausgesetzt und eignet sich deshalb ganz vortrefflich zu des Juden Ziel, die Entsittlichung der Goyim-Völker und vor allem der nordischen Rasse durch seine Morallehren zu fördern. Wir haben gesehen, dass er in der Dressur gerade die edelsten Charaktereigenschaften ersticken, verbrennen und niedertreten muss, die die höchsten Werte des nordischen Rassecharakters sind. So unterwühlt er nun als Morallehrer triebmäßig in den Katholiken all das, was in ihm selbst einst durch die Dressur zerstört wurde. So wird der Stolz, die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit, das Gefühlsleben zur Sippe, zu Volk und Heimat zwangsläufig unterwühlt. So dient der Leichnam Loyolas als Morallehrer des Probabilismus den jüdischen Endzielen vortrefflich, obwohl er selbst nur Nahziele des Ordens im Auge hat. Seine Lehren sind geeignet, aus allen Völkern, vor allem aus den nordischen, sittenverwahrloste, widerstandsunfähige Sklaven oder verwirrte, verängstigte Hörige des Ordens zu machen. Nichts ist aber verfehlter, diese Unmoral, die die Jesuiten ausgebaut haben, mit der Rassemoral der Juden in Tora und Talmud vergleichen zu wollen, mit der sie nur das eine gemein hat, abgründig unmoralisch zu sein. Wie sehr sie sich von ihr unterscheidet, geht schon aus der einen Tatsache hervor, dass von dem Juden in seiner Morallehre nicht Wahrscheinlichkeiten, sondern eiserne, feste, aus abgründigem Hass geborene Verbrecherpflichten dem Goyim gegenüber und ebenso feste, eiserne Verbote von Verbrechen den Blutsbrüdern gegenübergegeben werden. Die Talmud-Moral verlangt die Entsittlichung der Goyim-Völker mit ganz anderen Mitteln als die jesuitischen Morallehren. Wir geben zunächst aus der unendlichen Fülle der schauerlichen Morallehren, die der Jesuit anderen Katholiken gibt, während er selbst nach seinen Ordensregeln lebt, einige Stichproben, die genügende Klarheit über das Wesen dieser Lehren gewähren. Sippenzerstörung. Kindesaussetzung ist erlaubt. Zitat: Es ist zuweilen erlaubt, unehelich geborene Kinder auszusetzen, wenn es zur Vermeidung großer Schande nötig ist. Man muss aber die Vorsicht anwenden, dass das Kind nicht erfriert und dass es vorher getauft wird. Zitat Ende. Paul Leimann, Gesellschaft Jesu, 1637. Trunkenheit ist stellenweise verzeihlich. Zitat: Wenn einer trinkt, bis er satt ist, ohne die Trunkenheit vorauszusehen, so ist dies nicht einmal eine leichte Sünde, da die Trunkenheit zufällig gegen seine Absicht erfolgt ist. Zitat Ende. De Escobar, Gesellschaft Jesu, 1656. Ehebruch ist kein Ehebruch. Zitat: Wenn sich jemand an der fleischlichen Verbindung einer Ehefrau ergötzt, nicht weil sie verheiratet ist, sondern weil sie so schön ist, und wenn er von dem Umstande der Ehe abstrahiert, das heißt absieht, so schließt die Ergötzung nicht die Bosheit des Ehebruchs ein. Zitat Ende. Mollet, Gesellschaft Jesu, 1845. Die Eltern dürfen ihre Töchter prostituieren. Zitat: Nach demselben Autor, Conning, bin ich nicht verpflichtet, bei gleicher Gefahr im Beichtstuhl denjenigen eines Besseren zu belehren, der seine Tochter der öffentlichen Schande preisgeben will, wenn auch das Mädchen augenscheinlich zugrunde gehen wird. Zitat Ende. De Escobar, Gesellschaft Jesu, 1656. Die Frau darf ihren Mann bestehlen. Zitat: Eine Gattin sündigt nicht, wenn sie Geld für Nahrung und Kleidung und andere Familienbedürfnisse, welche die Männer oft nicht einsehen und vergebens verlangen lassen, beiseite schafft. Zitat Ende. Gurry, Gesellschaft Jesu, 1868. Die Kinder dürfen ihre Eltern bestehlen. Zitat: Kinder dürfen ihre Eltern, wenn diese sich auf oftmalige Bitten und Vorstellungen nicht einlassen, um sich lustig zu machen, so viel abstehlen, als Gewohnheit und Stand zulassen. Zitat Ende. Propos, Gesellschaft Jesu, 1654. Zitat: Söhne brauchen für Gestohlenes den Eltern keinen Ersatz zu leisten, wenn die anderen Kinder der Eltern ungefähr den gleichen Betrag stehlen. Zitat Ende. Mollet, Gesellschaft Jesu, 1845.